Ja, Onkel. Sie haben mir doch verschiedene Verrichtungen aufgetragen. Am 21. Mai des Jahres 1863, eines Sonntags, kam mein Onkel, der Professor Liedenbrock, in hastiger Eile heim in sein Haus in der Königstraße zu Hamburg. Was? Sieh nur dieses Buch, das ich heute Morgen im Laden des Jugendhivirus aufgefunden habe. Otto Liedenbrock war Professor der Mineralogie am Joanneum. In meiner doppelten Eigenschaft als Neffe und Weise ward ich sein handlanger Gehilfe. Ich gestehe, dass ich an den geologischen Wissenschaften Lust hatte. Es floss mineralogisches Blut in meinen Adern. Aber was haben wir denn da? Ein altes Pergament, das vielleicht schon seit unvordenklicher Zeit in diesem alten Buche liegt. Interessant. Interessant. Ein altes Pergament. Voll seltsamer Zeichen. Und was soll ich sagen? Diese seltsamen Zeichen sollten dem Professor Liedenbrock nebst seinem Neffen Axel, meiner Wenigkeit, zu der sonderbarsten Unternehmung des 19. Jahrhunderts veranlassen. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne in der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Zweiter Teil. Wunderwelten. In Sneffels Joculis Craterem. Steig hinab in den Krater des Sneffels Joculis. Chem delibat umbra Scartaris. Welchen die Schatten des Scartaris? Julii intra calendas descente. Vor dem 1. Juli liebkoset. Audax viator. Kühner Wanderer. Et terrestre centrum atinges. Und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Quod fici. Das habe ich vollbracht. Arne. Sagnusse. Mein Onkel bestimmte, dass wir gleich am nächsten Tag nach Island zum Sneffels aufbrechen sollten. Sicher, mich scheut kein Abenteuer, nur um welchen Preis? Das wird eine schöne Reise sein. Was? Liebes Gretchen. Ja, Axel. Eine Reise des Neffen eines Gelehrten würdig. Wie? Ein Mann muss sich durch ein großes Unternehmen auszeichnen. Gretchen, wir wollen sehen, ob du, wenn ich erst weg bin, noch ebenso sprichst. Dann, lieber Axel, werde ich reden wie heute. Eure Reise wird den Professor und dich berühmt machen. Und da soll ich dir im Wege stehen? Nein. Zieh nur hinaus, lieber Axel. Du verlässt deine Braut, aber bei der Rückkehr findest du deine Frau. Ich vergaß wohl zu erwähnen, dass zum Hausstand des Professors noch seine Patin, Gretchen, ein 17-jähriges Mädchen aus den vier Landen, gehörte. Und jetzt kann ich's auch gestehen. Die hübsche Vierländerin und meine Wenigkeit, wir hatten uns ohne Wissen des Professors verlobt, der allzu viel Geolog war, um für solche Gefühle einen Begriff zu haben. Wo ist dein Koffer? Er ist fertig. So bring ihn rasch herab, oder du bist schuld, dass wir den Zug verfehlen. Wir reisten über Lübeck nach Kopenhagen. Von dort bestiegen wir ein Schiff, das uns nach Island brachte. Dort angekommen, versicherten wir uns der Dienste von Hans, einem eingeborenen Eiderjäger. Ede Omrul, kenne ja Gott. Ich kenne diese Gegend genau. Ein famoser Mensch. Aber er ahnt gar nicht, was für eine Rolle zu spielen ihm vorbehalten ist. Er wird uns also begleiten bis... Ja, Axel. Bis zum Mittelpunkt der Erde. Und endlich am 24. Juni 1863 erreichten wir unter der kundigen Führung des Jägers den Kraterrand des Neffels. Irgendwie erinnert mich dieser Krater an eine ungeheure Donnerbüchse. In eine Donnerbüchse, die vielleicht geladen ist und jeden Augenblick losgehen kann, hinabzusteigen. Das tun nur Narren! Ja! Nur gab es jetzt kein Zurück mehr. Und so begannen wir unseren Abstieg nach dem Mittelpunkt der Erde. Barometer 8.17 Uhr. Vormittags. Barometer 29,7. Thermometer 6 Grad. Richtung Ost-Südost. Diese letzte Angabe bezieht sich auf den dunklen Gang? So ist es. Jetzt, Axel, jetzt werden wir erst recht ins Innere des Erdballs dringen. Wir kamen auf unserem Weg gut voran und waren bald bis in eine Tiefe von 15 Kilometern vorgedrungen, tiefer als je ein Mensch zuvor. Auch nahm die Temperatur im Erdinneren nicht in dem Maße zu, wie die klassische Theorie einer Zentralwärme es annehmen ließe. Alles lief gut. Nur eines. Onkel? Ja? Ein Umstand beunruhigt mich. Versprich. Unser Wasservorrat ist zur Hälfte verzehrt. Sie haben darauf gerechnet, ihn aus unterirdischen Quellen zu ergänzen, aber bisher mangeln diese gänzlich. Und es sollte noch schlimmer kommen. Nachdem wir uns zwischenzeitlich verirrt hatten, waren unsere Wasservorräte bald vollends erschöpft. Jetzt ist alles aus. Onkel, es tut mir leid. Wir befinden uns 15 Kilometer in der Tiefe. Der Rückweg ist zu weit. Ich fühlte mich wie zerschmettert und bettete mich auf dem Granit, um auszuruhen. Tiefe Stille herrschte um uns, Grabesstille. Inzwischen glaubte ich, mitten in meinem Schlummer ein Geräusch zu vernehmen. Ich schlug die Augen auf, aber es war dunkel im Tunnel. Als ich recht achtsam blickte, schien's mir, als sehe ich den Isländer mit der Lampe in der Hand verschwinden. Hans verlässt uns! Hans! Hans! Doch nach der ersten Anwandlung des Schreckens beruhigte ich mich wieder ein wenig und kam auf andere Gedanken. Hans, dieser friedliche Mann muss einen wichtigen Beweggrund haben, der ihn vom Lager treibt. Ging er, um eine Quelle zu finden? Hatte er in der Stille der Nacht ein Murmeln gehört, das nicht bis zu meinem Ohr gedrungen war? Endlich vernahm man Fußtritte aus der Tiefe des Ganges. Hans kam zurück. Das Licht fing an, unstet an den Wänden zu schimmern, dann kam es an der Mündung des Tunnels zum Vorschein. Hans erschien, trat nahe zu meinem Onkel, legte ihm die Hand auf die Schulter und weckte ihn sanft. Meister, Meister! Unten in den Gang. Her, Dachse! Rettung ist nah! Hast du gehört? Dachse! Flugs waren wir auf dem Weg in einem Gang von 2 Fuß Fall per Klafter. Bald waren wir 2000 Fuß abwärts gekommen, doch noch nicht auf die angekündigte Quelle gestoßen. Was ist, wenn Hans nur fantasiert hat? Plötzlich vernahmen wir deutlich einen ungewohnten Ton, seitwärts in der Granitwand. Eine Art dumpfes Brausen gleich fernem Donner. Hier, hören Sie, Meister. Hans hat sich nicht geirrt. Was wir da hören, ist das Rauschen eines Baches. Ein Bach? Ohne allen Zweifel. Ein unterirdischer Fluss strömt in unserer Nähe. Wir beschleunigten unsere Schritte, von Hoffnung gespornt. Ich fühlte keine Müdigkeit mehr. Bereits das Rauschen eines murmelnden Wassers erquickte mich. Nachdem wir den Bach lange Zeit über unserem Kopf gehört, floss er jetzt in der linken Seitenwand, brausend und sprudelnd. Das Rauschen wird schwächer. Wenn wir jetzt weitergehen, entfernen wir uns wieder. Diese verfluchte Granitwand trennt uns vor der nahen Rettung. Hans hielt sein Ohr ganz nahe an den bloßen Stein, fuhr mit demselben daran vorbei, sorgfältig lauschend. Ich begriff, dass er genau die Stelle suchte, wo man den Bach am lautesten rauschen hörte. Ich war in großer Bewegung, als ich ihn zur Spitzhaue greifen sah, um sich an den Felsen selbst zu machen. Rette uns, Hans! Ja, Axel hat recht, du wackerer Jäger! Ja! Wir hätten nicht die Kraft dazu. Nicht. Aber kann nicht ein Einsturz erfolgen, der uns zermalmt? Der Bach kann, nachdem er durchgebrochen, uns verschlingen. Was haben wir schon für eine andere Wahl? Sie haben recht, Onkel. Lieber zermalmt und ertrunken, als qualvoll zu verdursten. Es dauerte nicht lange, so war die Haue schon 2 Fuß in die Granitwand gedrungen. Die Arbeit währte noch über eine Stunde. Und endlich brach ein Wasserstrahl aus der Wand. Das Wasser ist 7 Teile Eis! Nun, es wird schon kalt werden. Der Gang füllte sich mit Dämpfen und es entstand ein Bach, der sich in Krümmungen verlief. Wir konnten bald unseren Trunk daraus schaffen. Oh, welche Lust! Welch unvergleichliche Erquickung! Das Wasser ist enorm eisenhaltig. Das ist für den Magen vortrefflich. Und es hat viel Mineralgehalt. Es könnte eine Reise nach Spar oder Teplitz sparen. Und wie gut schmeckt's. Hans hat uns da eine famose Erquickungsquelle verschafft. Darum schlang ich auch vor, dem heilsamen Bach seinen Namen zu geben. Hans, was denkst du? Von mir aus nicht. Gut. Bächlein, nun heißt du offiziell Hans Bach. Hans war dadurch nicht stolzer. Nachdem er sich ein wenig erquickt, setzte er sich mit gewohnter Ruhe in einen Winkel. Jetzt sollte man dies Wasser sich nicht verlaufen lassen. Zu welchem Zweck? Ich vermute, die Quelle ist unerschöpflich. Gleich viel. Füllen wir unseren Schlauch und die Flaschen und versuchen wir dann, die Öffnung zu stopfen. Halt! Stopp! Warum setzt du dir in den Kopf, die Öffnung zu verstopfen? Weil... Wenn unsere Flaschen leer sind, werden wir sie wieder füllen können? Nein, offenbar. Nun! So lassen wir dieses Wasser fließen. Es wird seinen natürlichen Lauf abwärts nehmen, uns den Weg zeigen und zugleich erfrischen. Ein guter Gedanke. Und in Begleitung dieses Baches haben wir umso mehr Grund für das Gelingen unseres Vorhabens. Jetzt kommst du darauf, lieber Junge. Noch besser. Ich bin schon drauf. Ich fühlte mich wieder ganz gekräftigt und entschlossen zur weiteren Reise. Warum sollte ein Mann von Überzeugung, wie mein Onkel, nebst einem sinnreichen Führer wie Hans und einem entschlossenen Neffen wie ich nicht zum Ziel gelangen. Vorwärts! Ja, vorwärts! Wammel! 10. Juli. Nach unserer Schätzung befinden wir uns jetzt 300 Kilometer südöstlich von Reykjavik und in einer Tiefe von 25 Kilometern. Vor unseren Füßen öffnet sich ein etwas erschrecklicher Schacht. Erschrecklich? Im Gegenteil! Dieser wird uns weit führen und leicht! Denn die Felsenvorsprünge bilden eine wirkliche Leiter. Ja, gut. Wir steigen also eine Art von Wendeltreppe hinab, die man für ein Werk menschlicher Hände halten könnte. Es versteht sich, dass der Hansbach zum Wasserfall geworden ist und sich dabei sein Umfang vermindert hat. Aber er ist noch mehr als hinreichend, um unseren Durst zu stillen. 13. Juli. In den letzten 3 Tagen drangen wir weitere 25 Kilometer in der Erdrinde vor. Das macht nun über 50 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Aber seit heute Mittag hat unser Weg einen weit sanfteren Abfall von etwa 45 Grad. Der Weg wurde sodann bequem und völlig einförmig. Es hätte auch nicht leicht anders sein können. Es war keine Landschaft da, welche hätte Abwechslung gewähren können. Mittwoch, 15. Juli. Wir befinden uns 70 Kilometer unter der Erde. Mein Onkel diktiert mir von Stunde zu Stunde die Angaben des Kompasses, des Chronometers, Manometers und Thermometers. Wir befinden uns jetzt horizontal. Horizontal? 200 Kilometer vom Snæfells entfernt. 200 Kilometer? 200 Kilometer? Was hast du? Sind Ihre Berechnungen richtig, so befinden wir uns nicht mehr unter Island. Meinst du? Wir können uns leicht davon überzeugen. Ich maß mit dem Zirkel auf der Karte. Ich irre nicht. Wir sind über Kap Portland hinaus und die 200 Kilometer in südöstlicher Richtung versetzen uns mitten unters Meer. Und das Meer? Also haben wir den Ozean über unserem Kopf. Axel, ganz natürlich. Ziehen nicht zu Newcastle die Kohlengruben weit unter dem Meere hin? Also reisen wir unterm Atlantischen Meere? Ganz richtig. Und in diesem Augenblick bricht vielleicht ein Sturm los und Schiffe werden über unserem Kopf von Sturm und Wogen gerüttelt. Wohl möglich. Und die Walfische werden mit ihrem Schwanz wieder die Wände unseres Gefängnisses schlagen. Sei ruhig, Axel. Es wird Ihnen nicht gelingen, es zu erschüttern. 28. Juli. Während einiger Tage führt uns ein vermehrt abschüssiger Weg, der mitunter selbst erschrecklich senkrecht war, tief ins Innere des Erdkerns. Offen gestanden, die Dinge stehen bisher gut und ich darf mich nicht beklagen. Wenn die Schwierigkeiten nicht im Durchschnitt zunehmen, so kann es nicht fehlen, dass wir unser Ziel erreichen. Und welcher Ruhm dann? Ich bin schon so weit gekommen, dass ich aller Liedenbrock urteile. 2. August. Wir sind jetzt bis zu einer Tiefe von 120 Kilometern gelangt. Diesen Tag zeigt sich im Tunnel sehr wenig Fall. Doch plötzlich fällt etwas Merkwürdiges vor. Ich war den ganzen Tag vorangegangen. Mein Onkel trug einen der beiden ruhmkorffschen Apparate, ich den anderen. Ich betrachtete versunken die Granitschichten und auf einmal, als ich mich umsah, fand ich mich allein. Gut, ich bin zu rasch gegangen. Oder Hans und mein Onkel sind stehen geblieben. So muss ich sie aufsuchen. Zum Glück geht der Weg ja nicht merklich aufwärts. Ich ging also meinen Weg zurück eine Viertelstunde. Professor? Lang. Ich sah mich um. Professor? Kein Mensch. Wo stecken Sie? Hans? Hans? Professor? Professor? Hallo? Es überlief mich ein Schauder am ganzen Körper. Nur ruhig. Nur ruhig. Sicherlich werde ich meine Gefährten wiederfinden. Es gibt ja nur einen Weg. Da ich voran war, muss ich wieder rückwärts. Doch halt. Nicht, dass sie, als sie mich nicht sahen und nicht daran dachten, dass ich vorausging, auf den Gedanken kamen, zurückzugehen. Nun, selbst in diesem Fall, wenn ich eile, werde ich sie wiederfinden, aber bin ich wirklich vorangegangen? Doch, gewiss, Hans folgte mir nach, hinter meinem Onkel her. Er ist sogar einige Augenblicke stehen geblieben, um sein Gepäck auf seiner Schulter wieder zu befestigen. Übrigens habe ich ja ein sicheres Mittel, mich nicht zu verirren, meinen treuen Bach. Ich bückte mich also, im Hansbach mein Angesicht zu netzen, um mich so erquickt auf den Rückweg zu machen. Trocken. Wo ist der Bach geblieben? Eben hörte ich es noch murmeln. Ich nur auf dürren und rauen Granit. Ich bin lebendig begraben. Aber wie habe ich den Lauf des Baches verfehlt? Offenbar hatte sich der Weg vor mir gabelförmig geteilt. Und ich schlug die eine Richtung ein, während der Hansbach, den Launen einer anderen folgend, mit meinen Genossen unbekannten Tiefen zueilte. Wie kann ich zurückkommen? Spuren gibt's keine. Auf diesem Granit drückt sich der Fuß nicht ein. Meine Lage war in dem einzigen Wort begriffen. Verloren. Nein, ich habe noch Lebensmittel auf 3 Tage und eine gefüllte Flasche. Aber muss ich aufwärts oder abwärts? Aufwärts, ohne Zweifel, immer aufwärts. So muss ich an die Stelle gelangen, wo ich von der Quelle abgekommen bin, zu der unseligen Spaltung des Weges. Dort habe ich einmal den Bach zu meinen Füßen, finden sich auch meine Kameraden. Ich rannte den Gang hinauf. Der Abhang war ziemlich steil. Ich rannte wie ein Mensch, der keine andere Wahl hat. Nur nach einer halben Stunde stieß ich wieder eine undurchdringliche Wand und fiel auf den Felsboden. Meine letzte Hoffnung zerschellte an dieser Granitwand. Und mitten in dieser großen Angst befiel ein neuer Schrecken meinen Geist. Meine Lampe hatte beim Fallen Schaden gelitten und ich war nicht imstande, sie zu reparieren. Licht wird bleicher und droht mir auszugehen. Ich sah, wie der Lichtstrom in der Serpentine des Apparats schwächer wurde. Auf den dunklen Wänden entwickelte sich eine Prozession beweglicher Schatten. Ich wagte nicht mehr, mein Auge zu schließen, in Besorgnis, das geringste Atom dieser entfliehenden Helle zu verlieren. Bald zitterte ein letzter Schimmer in der Lampe. Ich folgte ihm, fing ihn mit den Blicken auf, sammelte alle Kraft meiner Augen auf ihn, als sei das die letzte Lichtempfindung, welche ihnen vergönnt würde. Und ich war versenkt in unermessliche Finsternis. Nun verlor ich vollends den Kopf. Ich fing an zu fliehen, stürzte in dem wirren Labyrinth aufs Geratewohl stets abwärts, wie ein unterirdischer Höhlenbewohner, rief, schrie, heulte, quetschte mich an den Felsenvorsprüngen, fiel und stand blutend wieder auf. So lief ich unsinnig, ohne zu wissen, wohin. Nach einigen Stunden, ganz erschöpft an Kräften, fiel ich wie eine träge Masse neben der Wand nieder. Bereits fühlte ich mich der völligen Vernichtung nahe, als ein starkes Getöse in mein Ohr drang. Es glich einem anhaltenden Donnern. Ich vernahm, wie die Tonwellen sich allmählich in fernen Tiefen verloren. Woher dieses Getöse? Eine Naturerscheinung. Eine Gasexplosion. Doch plötzlich glaubte ich, unbestimmte, unvernehmliche Worte in weiter Ferne zu hören. Eine Sinnentäuschung. Doch nein, als ich achtsamer lauschte, hörte ich wirklich Stimmengemurmel. Hilfe! Zu Hilfe! Axel! Ja! Axel, bist du's? Ja! Wo sind Sie, junger Herr? Verloren im tiefsten Dunkel! Aber deine Lampe? Verloschen! Und der Bach? Verschwunden! Axel, aber Axel! Mut, Wagen! Sie ein wenig, ich bin erschöpft. Habe nicht mehr die Kraft zu antworten. Aber sprechen Sie zu mir. Gut, rede nicht, lausche mir. Wir haben dich auf und abwärts in der Galerie gesucht. Konnten dich nicht finden. Jetzt können unsere Stimmen zwar akustisch zusammenkommen, aber die Hände noch nicht sich berühren. Davon zweifle nicht, Axel. Sich hören zu können, ist schon etwas. Mein Onkel! Junge! Vor allem, wie weit sind wir voneinander? Nicht so weit, dass wir uns nicht hören können. Also können wir noch gut zueinander kommen. Axel? Ja, aber muss ich aufwärts oder abwärts? Abwärts! Und zwar deshalb, wir sind an einen weiten Raum gekommen, wo eine Menge Galerien münden. Ohne Zweifel wird die, welche du eingeschlagen hast, dich dahin führen. Denn es scheint, alle diese Spalten, diese Risse im Erdkörper bilden einen Strahl um die ungeheure Höhle, wo wir uns befinden. Mach dich auf und setze deinen Weg fort. Geh, schleppe dich fort, Axel! Wenn's Not tut, rutsche über steile Abhänge und du wirst unsere Arme finden, dich am Ende des Weges aufzunehmen. Nicht wahr, Hans? Ja. Auf, mein Kind! Auf den Weg! Adieu, Onkel! Ich gehe! Sobald ich diese Stelle verlassen habe, werden wir wohl nicht mehr durch Worte verkehren. Adieu also! Auf Wiedersehen, Axel! Auf Wiedersehen! Ich schleppte mich fort. Der Abhang war ziemlich jäh. Ich ließ mich hinabgleiten. Bald nahm die Schnelligkeit, womit ich hinabrutschte, in erschreckendem Verhältnis zu und drohte ein wirkliches Fallen zu werden. Es fehlte mir die Kraft, mich zurückzuhalten. Plötzlich schwand mir der Boden unter den Füßen. Ich fühlte, dass ich über die Unebenheiten einer senkrechten Galerie abprallend hinabrollte. Mein Kopf schlug wieder einen spitzen Felsen und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einer reizenden Grotte, die mit prächtigen Tropfsteinen verziert war. Keine Lampe oder Fackel brannte und doch kam einige unerklärliche Helle von außen, durch eine enge Öffnung der Grotte eindringend. Ich hörte auch ein unbestimmtes Murmeln, gleich leisem Wellenschlag wieder ein Ufer und mitunter ein Windessausen. Gelebt! Und plötzlich beugte sich mein Onkel über mich. Ja. Mein Junge, du bist also gerettet. Guter Junge, schön wieder bei uns zu haben. Guten Tag, Hans. Guten Tag. Aber sagt mir, wie viel Uhr, welcher Tag ist's? 11 Uhr abends und heute ist Sonntag, der 9. August. Du bist offensichtlich wieder frei vom Fieber. Fieber? Hans hat deine Wunden mit einer Salbe, die bei den Isländern ein Geheimnis ist, gerieben und sie sind auffallend rasch vernarbt. Es ist doch ein wackerer Mensch, unser Jäger. Nein, nein, Meister. Während er sprach, bereitete mir mein Onkel einige Nahrung, die ich gierig verschlang. Wie habt ihr mich gefunden? Durch göttliche Fügung bist du gerade an das Ende einer fast senkrechten Galerie gefallen. Da du mitten in einem Strom von Steinen herabkamst, von welchen der kleinste dich hätte zerquetschen können, so war daraus abzunehmen, dass ein Teil der Steinmasse mit dir gerutscht war. Wahrhaftig, es ist zum Staunen, dass du nicht 100-mal ums Leben gekommen bist. Eine Frage an Sie. Sie sagen, ich sei gesund und wohl? Ohne Zweifel. Alle meine Glieder sind wohlbehalten? Ganz gewiss. Und mein Kopf? Dein Kopf steht, einige Quetschungen abgerechnet, in völliger Ordnung zwischen deinen Schultern. Ich bin in Sorge, mein Gehirn habe gelitten. Gelitten? Ja. Sind wir nicht wieder auf der Erdoberfläche? Nein, gewiss nicht. Dann muss ich ein Narr sein, denn ich bemerke Tageslicht, ich höre Windeswehen und Wellenschlag. Ah, nichts weiter? Können Sie mir das erklären? Du wirst sehen und begreifen, dass die Geologie noch nicht ihr letztes Wort gesprochen hat. So wollen wir ausgehen. Nein, Max. Nein, die freie Luft würde dir schaden. Freie Luft? Ja, der Wind ist ziemlich stark. Du darfst dich ihm nicht so aussetzen. Aber ich versichere, dass ich mich zum Staunen wohlfühle. Ein wenig Geduld, lieber Junge. Ein Rückfall würde uns hemmen und es ist keine Zeit zu verlieren, denn die Überfahrt kann lang dauern. Die Überfahrt? Ja. Ruhe dich heute noch aus und wir können morgen zu Schiffe gehen. Wie, zu Schiffe gehen? Haben wir denn einen Fluss, See, ein Meer zur Verfügung? Liegt ein Fahrzeug in einem Hafen vor Anker? Meine Neugierde war im höchsten Grad gespannt. Vergeblich suchte mein Onkel, mich zurückzuhalten. Ich sprang ihm voraus aus der Grotte. Anfangs konnte ich nichts sehen. Meine des Lichts entwöhnten Augen waren geblendet. Als ich sie wieder zu öffnen vermochte, war ich noch mehr bestürzt als erstaunt. Ja, das Meer Liedenbrock. Und ich glaube gern, kein Seefahrer wird mir die Ehre der Entdeckung streitig machen und das Recht, ihm meinen Namen beizulegen. Eine große Wasserfläche breitete sich vor unseren Blicken bis über die Grenzen des Gesichtskreises aus. Es ist ein wirkliches Meer, mit dem launigen Umriss der Ufer auf der Oberwelt, aber öde und von erschrecklich wildem Aussehen. Meine Blicke konnten sich weithin über dieses Meer ergehen, weil ein ganz besonderes Licht es bis aufs kleinste Detail erleuchtete. Die Leuchtkraft dieses Lichts, lieber Neffe, seine zitternde Verbreitung, seine klare und trockene Weiße, die geringe Höhe seiner Temperatur, sein Glanz, der an Gehalt den des Mondlichtes übertrifft, dies alles bekundet klar einen elektrischen Ursprung. Es ist gleichsam ein Nordlicht, ein dauerndes kosmisches Phänomen, welches diese enorme Höhle erfüllt, die einen Ozean zu enthalten fähig ist. Das Gewölbe über meinem Kopf, der Himmel, wenn man will, schien aus großem Gewölk zu bestehen, beweglichen und wechselnden Dünsten. Die elektrischen Streifen erzeugten auf den sehr hohen Wolken staunenswerte Lichtspiele. Aber im Ganzen war es nicht Sonnenlicht. Denn es fehlte ihm an Wärme. Die Wirkung dieses Lichts ist traurig, ganz besonders melancholisch. Wir waren zwar in einer enormen Höhle, aber in Wirklichkeit doch immer noch in unserem unterirdischen Gefängnis. Onkel, wie groß schätzt ihr diese Höhle? Der Ausdruck Höhle ist offenbar nicht passend, um diesen unermesslichen Raum zu bezeichnen. Aber wer sich in die Abgründe des Erdballs hinabwagt, für den reichen die Worte der menschlichen Sprache nicht mehr aus. Das Unerwartete dieses Anblicks rief die Farbe der Gesundheit wieder auf mein Angesicht. Und ich war im Zug, mich durch Erstaunen zu kurieren und meine Genesung durch diese neue therapeutische Methode zu vollenden. Es ist leicht begreiflich, dass nach einer 47-tägigen Einkerkerung in einem engen Gange ein unendlicher Genuss darin lag, diesen Seewind voll salzhaltiger Feuchtigkeit einzuatmen. Fühlst du dich stark genug zu einem kleinen Spaziergang? Ja, gewiss. Es wird mir höchst angenehm sein. Nun, so nimm meinen Arm, Axel. Wir wollen uns längs dem Ufer halten. Wir begannen an der neuen Meeresküste zu wandeln. Links bildeten steile, übereinander getürmte Felsen eine riesenhafte Gruppe von wundervoller Wirkung, an deren Seiten zahllose Kaskaden mit klarem, rauschendem Wasser herabströmten. Bald breitete sich ein hoher, dichter Wald vor unseren Augen aus. Derselbe bestand aus Bäumen mittlerer Höhe und einem Wuchs gleich regelmäßigen Sonnenschirmen mit deutlich abgezirkelten Umrissen. Doch trotz eines Windes blieben sie unbeweglich, wie ein Gebüsch versteinerter Zedern. Ach, nur ein Wald von Champignons. Champignons? Ich wusste, dass nach Bouillard das Lycoperdon giganteum 8 bis 9 Fuß Umfang erreichen kann. Hier aber waren weiße Champignons 30 bis 40 Fuß hoch mit einer Kappe von entsprechendem Durchmesser. Sie standen da zu Tausenden. Zum Staunen. Prachtvoll, nicht? Aber die Vegetation dieser unterirdischen Landschaft beschränkt sich nicht auf diese Champignons. Hier ist die ganze Flora der zweiten Epoche der Welt, der Übergangsepoche, vertreten. Da sehen wir unsere niedrigen Gartengewächse in den ersten Jahrhunderten als Bäume. Schau doch, Axel, bewundere. Eine festliche Freude für einen Botaniker. Sie haben recht, lieber Onkel. Die Vorsehung scheint in diesem ungeheuren Gewächshaus die vorsintflutigen Pflanzen aufbewahrt zu haben, welche der Scharfsinn der Gelehrten so glücklich wieder aufgefunden hat. Du sagst ganz richtig, es sei ein Gewächshaus. Besser noch, würdest du es vielleicht eine Menagerie nennen. Eine Menagerie? Ja, ohne Zweifel. Sieh nur diesen Staub unter unseren Füßen, diese auf dem Boden zerstreuten Gebeine. Gebeine? Ja, Gebeine vorsintflutiger Tiere. Tatsächlich. Hier ist der, ja, der Unterkiefer des Mastodon. Hier die Backenzähne des Dinotherium. Dieser Hüftknochen kann nur dem allergrößten dieser Gattung, dem Megatherium, angehört haben. Ja, es ist wohl eine Menagerie, denn diese Gebeine sind gewiss nicht durch eine Überschwemmung hierher verpflanzt worden. Die Tiere, von welchen sie herrühren, haben an den Ufern dieses unterirdischen Meeres unter dem Schatten dieser Riesenpflanzen gelebt. Sieh, das sind ja ganze Skelette. Dennoch? Ich begreife nicht das Vorkommen solcher Vierfüßler in dieser Granithöhle. Weshalb? Diese Tatsache lässt sich geologisch erklären. Zu einer gewissen Zeit bestand die Erde nur aus einer elastischen Rinde, welche Kraft der Gesetze der Anziehung abwechselnden Bewegungen nach oben und unten unterworfen war. Es ist wahrscheinlich, dass Einsenkungen des Bodens stattfanden und dass ein Teil des sedimentären Terrains auf den Grund eines plötzlich geöffneten Abgrundes hinabgezogen wurde. Das muss wohl der Fall sein. Aber wenn vorsintflutige Tiere in diesen unterirdischen Regionen gelebt haben, wer sagt uns, dass nicht eins von diesen Ungeheuern noch jetzt in dieser dunklen Waldung oder hinter diesen steilen Felsen umherstreift? Bei diesem Gedanken fragte ich, nicht ohne Schrecken, den Horizont in verschiedenen Richtungen. Aber es zeigte sich kein lebendes Wesen an diesen öden Gestaden. Es ist einfach unglaublich. Nein, es ist natürlich. Sie haben gut reden, lieber Onkel. Alles dies kommt mir unglaublich vor und ich kann kaum meinen Augen trauen. Wer hätte jemals sich in dieser Erdrinde ein wirkliches Meer gedacht? Einen Urwald, Seewind? Warum nicht? Spricht ein Grund der Physik dagegen? Ich sehe nicht, sobald man das System der Zentralwärme aufgibt. Also bis auf diesen Punkt findet sich Davies Theorie gerechtfertigt. Offenbar. Wo befinden wir uns jetzt? Horizontal 1400 Kilometer von Island. So weit? Ich bin überzeugt, dass ich nicht um 500 Klafter irre. Und die Magnetnadel weist fortwährend auf Südost? Ja, mit einer westlichen Abweichung von 19 Grad und 42 Minuten. Gerade wie oben auf der Erde. Und wie tief sind wir jetzt unten? 350 Kilometer. Jetzt, lieber Onkel, was haben Sie im Plan? Denken Sie nicht, auf die Erdoberfläche zurückzukehren? Zurückkehren? Das wäre... Im Gegenteil, die Reise fortsetzen, weil alles bis jetzt so gut gegangen. Doch ich weiß nicht, wie wir unter dieser flüssigen Ebene weiterdringen werden. Ich denke nicht, Kopf über mich hineinzustürzen. Aber wenn die Ozeane, richtig benannt, nur Seen sind, weil sie von Land umgeben werden, so ist mit umso mehr Grund anzunehmen, dass dieses innere Meer vom granitenen Bau umgeben ist. Kein Zweifel. Nun, auf dem jenseitigen Ufer bin ich sicher, neue Ausgänge zu finden. Wir haben keine Zeit zu verlieren und gleich morgen wollen wir in See stechen. Nun, einschiffen werden wir uns. Gut, und auf welchem Boot werden wir Platz nehmen? Dafür bedarf's keines Bootes, lieber Junge. Sondern ein gutes und solides Floß wird ausreichen. Und wenn du Ohren hättest zu hören, würden dir die Hammerschläge begreiflich machen, dass Hans schon an der Arbeit ist. Er errichtet ein Floß? Ja. Komm, und du wirst ihn bei der Arbeit finden. Gleich hinter einem kleinen Vorgebirge, welches einen kleinen Hafen umsäumte, fanden wir Hans bei der Arbeit. Zu meiner großen Überraschung lag ein halbfertiges Floß auf dem Sand. Es war aus Balken einer eigenartigen Holzart gefertigt. Man nennt dies fossile Holz Surta Brandu. Es ist durch Seewasser mineralisiert worden und hat vorzügliche Schwimmeigenschaften. Das Floss wird uns sicher hinübertragen. Bald war, dank der Geschicklichkeit des Führers, das Floß fertig. Es war 10 Fuß lang und 5 breit. Die mit starken Stricken zusammengeschnürten Balken von Jutta Brandur gewährten eine solide Fläche. Und als dieses improvisierte Fahrzeug ins Wasser gelassen war, schwamm es ruhig auf den Wogen des Meeres liegen. Schwester, das Floss wird uns sicher hinübertragen. Am 13. August um 6 Uhr gab der Professor das Zeichen zum Einschiffen. Die Lebensmittel, Bagage, Instrumente, die Waffen und ein ansehnlicher Vorrat süßen Wassers befanden sich an der Stelle. Ich habe ein Steuerrohr gebaut, womit ich unser Floss leiten kann, Meister. Hans stellte sich also an die Barre. Ich machte das Ankertau, womit wir am Ufer befestigt waren, los. Das Segel wurde gerichtet und wir stießen rasch vom Ufer ab. Wir sollten unserem Ausgangshafen einen Namen geben. Wie wär's mit dem deinigen, Axel? Wahrhaftig? Aber ich habe Ihnen einen anderen vorzuschlagen. Welchen? Den Namen Gretchens. Hafen Gretchen wird sich gut auf der Karte auslegen. Richtig, Hafen Gretchen. So hat sich das Andenken an meine liebe Vierländerin mit unserer abenteuerlichen Fahrt verknüpft. Frischer Wind wehte aus Nordost und blähte unsere Segel. Wir nahmen, von ihm getrieben, schnell Fahrt auf. Die dichte Atmosphäre hatte bedeutende Treibkraft und wirkte auf das Segel wie ein starker Blasenball. Wenn es so fortgeht, machen wir in 24 Stunden mindestens 300 Kilometer und müssen bald auf das jenseitige Ufer stoßen. Freitag, 14. August. Gleichmäßiger Nordostwind. Wir sind jetzt genau einen Tag auf dem Meer Liedenbrock unterwegs. Das Floß fährt rasch geradeaus. Nichts am Horizont. Die Stärke des Lichts unverändert. Thermometer plus 32 Grad. Um Mittag fügt Hans eine Angel an eine Schnur und wirft sie mit einem Bröckchen Fleisch als Köder ins Meer. Diese Gewässer sind ohne Bewohner. Nein, Meister. Eben habe ich eine Erschütterung gespürt. Ach, die Schnur wird sich irgendwo verhakt haben. Doch dann biegt sich plötzlich die Route erneut. Ja, da hängt etwas an der Schnur. Unter vereinter Anstrengung ziehen wir die Schnur heraus. Es ist ein Stör. Ein Stör! Dieser Fisch hat einen platten, zugerundeten Kopf und den vorderen Teil des Leibes mit knochenartigen Plättchen besetzt. Sein Maul ist ohne Zähne. Am schwanzlosen Körper befinden sich ziemlich entwickelte Brustflossen. Dies Tier gehört wohl zu einer Klasse, welcher die Naturforscher den Stör zugewiesen haben, aber es unterscheidet sich auch in wesentlichen Punkten von diesem. Dieser Fisch gehört zu einer seit Jahrhunderten ausgestorbenen Familie, wovon man nur fossile Reste im Terrain der Übergangsepoche findet. Es ist ein Cephalaspide terüchtis. Wie? Und wir haben jetzt einen solchen Bewohner der Meere der Urzeit gefangen? Ja, aber dieser zeigt eine Eigentümlichkeit, welche, wie man sagt, nur bei Fischen der unterirdischen Gewässer angetroffen wird. Welche? Er ist blind. Blind? Nicht allein blind, sondern es fehlt das Sehorgan gänzlich. Aber das kann wohl ein besonderer Fall sein. Also versuchen wir noch einen zu fangen. Hans wirft die Angel von neuem aus. Da sabbelt schon wieder etwas. Das Meer ist allerdings sehr fischreich. Denn binnen 2 Stunden fangen wir eine Menge Pterichtis sowie von der gleichfalls ausgestorbenen Familie der Dipyriden. Alle sind ohne Gesichtsorgan. Dieser unverhoffte Fischfang ergänzt reichlich unseren Lebensmittelvorrat. Also, dies scheint ausgemacht, Axel. Dieses Meer enthält nur fossile Gattungen, worunter die Fische wie Reptilien umso vollkommener sind, als ihre Schöpfung älter ist. Ja, aber vielleicht stoßen wir auch auf einige von den Sauriern, welche die Wissenschaft mit einem Stück Knochen oder Knorpel zu ergänzen verstanden hat. Ich ergreife das Fernrohr und untersuche das Meer. Doch es ist öd und leer. Samstag, 15. August. Das Meer ist fortwährend einförmig. Kein Land in Sicht. Verflucht, nichts zu sehen. Der Horizont scheint sehr zurückgewichen. Mein Onkel ist übler Laune. Er blickt mit seinem Fernrohr in alle Richtungen und kreuzt die Arme mit verdrießlicher Miene. Immer noch nichts. Sie scheinen unruhig, lieber Onkel. Unruhig? Nein. also ungeduldig. Man könnte es wenigstens sein. Doch fahren wir so schnell. Gleich viel. Nicht die Schnelligkeit ist zu gering, sondern das Meer zu groß. So kommen wir nicht abwärts. Das ist nur verlorene Zeit. Und kurz, ich bin nicht so weit hergekommen, um eine Vergnügungsfahrt auf einem Teich zu machen. Aber da wir den von Saknussemm angegebenen Weg eingeschlagen haben... Das ist die Frage. Hat Saknussemm diese Wasserfläche angetroffen? Ist er darüber gefahren? Oder hat uns nicht der Bach, welchen wir zum Führer nahmen, völlig irregeführt? Jedenfalls haben wir nicht zu bedauern, dass wir so weit gekommen sind. Das ist ein prachtvolles Schauspiel. Um das Schauen handelt sich's nicht. Ich habe mir einen Zweck vorgesteckt und ich will ihn erreichen. Also, sprich mir nicht von Schauen. Sonntag, 16. August. Wahrhaftig, dieses Meer ist unendlich groß. Es muss so breit als das Mittelländische oder gar Atlantische sein. Halt mich fest, Hans. Ja, Mister. Mein Onkel sondiert jetzt öfters. Er befestigt dazu eine der schwersten Spitzhauen ans Ende eines Strickes und lässt ihn 200 Klafter tief hinab. Kein Grund. Es kostet viel Mühe, die Sonde wieder heraufzubekommen. Als die Haue wieder herauskam, betrachtete Hans sie eingehend. Junger Herr, seht, auf der Eisenhaue befindet sich stark eingedrückte Stellen. Ja, man könnte meinen, dass das Stück Eisen sei zwischen zwei harten Körpern stark eingeklemmt gewesen. Zähne. Zähne? Zähne. Ich betrachtete das Stück Eisen noch einmal genau. Jawohl, es sind die Spuren von Zähnen, dem Metall eingedrückt. Die Kinnbacken, worin dieselben stecken, müssen ausnehmend stark sein. Ich kann meinen Blick von dem halb zerfressenen Stück Eisen kaum abwenden. Die starken Zähne, die sich in das Eisen eingegraben haben, sind konisch, gleich denen des Krokodils. Mit Schrecken richten sich meine Augen auf das Meer. Mein Gott. Professor? Was denn, Axel? Wollen wir hoffen, dass Sie durch das Sondieren nicht eine Urzeitbestie geweckt haben? Was faselst du da? Bereits zeigten weitreichende Bewegungen der Oberfläche des Wassers, dass die tieferen Schichten beunruhigt war. Gleich darauf wurde das Floß mit unbeschreiblicher Gewalt emporgehoben und 20 Klafter weggeschleudert. Ein riesenmäßiges Marschwehen! Ja, und dort eine Meereidechse von seltener Größe! Und weiter hinaus ein ungeheuerliches Krokodil! Sehen Sie seine große Kinnlade und die Reihe Zähne, womit es gewaffnet ist! Boah, es verschwindet! Ein Walfisch! Ein Walfisch! Ich sehe seine ungeheure Flossen! Sieh den Strahl von Wasser und Luft! Wirklich, man sah zwei Strahlen zu beträchtlicher Höhe übers Meer emporschießen. Staunen, Bestürzung, Entsetzen ergriff uns beim Anblick dieser Herde Seeungeheuer. Sie waren von übernatürlicher Größe und das kleinste derselben würde mit einem Biss das ganze Floß zertrümmern. Wir müssen das Segel zur Flucht aus dieser gefährlichen Stelle richten. Doch Hans, sieh doch nur, auf der anderen Seite erwarten uns nicht minder furchtbare Feinde. Eine 40 Fuß große Schildkröte und eine 30 Fuß lange Schlange, die den Kopf aus dem Boden emporstreckt. Fort, fort von hier! Flucht ist unmöglich! Die Ungetüme kommen nahe, kreisen um das Floß mit einer Schnelligkeit, dass ein Eilzug der Eisenbahn ihnen nicht gleich käme. Sie ziehen konzentrische Kreise um dasselbe. Ich ergreife meinen Karabiner. Axel, was kann eine Kugel für eine Wirkung auf die Schuppen machen, womit der Körper dieser Tiere gedeckt ist? Egal! Nicht unversehen! In diesem Moment schießen die Ungetüme 50 Klafter vom Floß entfernt vorüber, stürzen sich aufeinander, sodass sie in ihrer Wut des Kampfes uns nicht gewahren. Es entspinnt sich der Kampf. Jetzt kommen noch das Meerschwein, der Walfisch, die Eidechse und die Schildkröte herbei. Sie werden sich auf uns stürzen. Na, junger Herr, zu! Was? Zwei? Er behauptet nur zwei. Er hat recht. Das wäre... Ja, jetzt kann man es deutlich sehen. Das erste dieser beiden Ungeheuer hat die Schnauze eines Meerschweins, den Kopf einer Eidechse, die Zähne eines Krokodils. Das hat uns getäuscht. Es ist das fürchterlichste der vorsintflutigen Reptilien, der Ichthyosaurus. Und das andere? Das andere ist eine Schlange unter der Höhlenschale einer Schildkröte. Des ersteren furchtbarer Feind, der Plesiosaurus. Diese beiden Tiere bekämpfen einander mit unbeschreiblicher Wut. Sie regen das Wasser berghoch auf bis zu unserem Floß hin, sodass wir 20 Mal in Gefahr kommen, umzuschlagen. Die beiden Tiere verwickeln sich ineinander, doch dann verschwinden sie beide plötzlich im Schoße der Wellen. Wird der Kampf in der Tiefe beendigt werden? Auf einmal schießt ein ungeheurer Kopf aus dem Wasser empor. Der Kopf des Plesiosaurus. Das Ungeheuer ist tödlich verwundet. Es windet sich wie ein zerschnittener Wurm. Bald geht der Todeskampf des Reptils zu Ende. Seine Bewegungen werden schwächer, seine krampfhaften Verdrehungen hören auf und das lange Stück der verstümmelten Schlange ragt wie eine träge Masse über den ruhigen Fluten. Ein kräftig einsetzender Wind gestattet uns, rasch vom Kriegstheater wegzufliehen. Samstag, 22. August. Wind Nord-Nordost. Ziemlich unstet. Temperatur warm. Im Moment herrscht allgemeine Stille. Auch der Wind ist stille. Die Natur sieht wie erstorben aus und kein Lüftchen weht. So wie es aussieht, wird sich das Wetter bald ändern. Glauben Sie? Wir tümpeln schon seit Stunden nur so dahin. Siehst du? Die Atmosphäre ist mit Dünsten erfüllt, welche jetzt alle atmosphärische Elektrizität in sich aufnehmen. Da! Die Wolken senken sich merklich und nehmen eine olivenartige Färbung an. Die elektrischen Strahlen können durch diesen dunklen Vorhang kaum dringen, welcher vor das Theater herabgelassen ist, worauf ein Sturmdrama aufgeführt werden soll. Die Atmosphäre ist tatsächlich vom elektrischen Fluidum gesättigt. Ich bin ganz davon durchdrungen. Meine Haare auf dem Kopf sträuben sich, wie wenn man einer Elektrisiermaschine nahe kommt. Es dünkt mir, wenn meine Gefährten mich in diesem Augenblick anrührten, würden sie einen starken Stoß bekommen. Mag doch endlich ein Sturm losbrechen, der Wind uns mit fortreißen. Ich muss endlich die Felsen eines Ufers sehen. Unverzüglich bekommt der Horizont im Süden ein anderes Aussehen. Die gesammelten Dünste lösen sich in Wasser auf und da die Luft, um den durch die Verdichtung entstandenen leeren Raum zu füllen, in heftigem Zug dorthin strömt, so entsteht ein Orkan. Das Floß wird in die Höhe gehoben, hüpft auf den Wellen. Mein Onkel hat sich an ein Stück Tau festgeklammert und scheint dem Schauspiel der entfesselten Elemente mit Vergnügen zuzusehen. Unzählige Blitze durchkreuzen sich und der Donner folgt Schlag auf Schlag. Die ganze Dunstmasse glüht. Hell leuchtende Hagel schlägt wieder unsere Geräte und die aufgeregten Wogen scheinen Feuer zu sprühen. Ich muss mich am Mast festhalten, der wie ein Rohr von der Gewalt des Sturms gebeugt wird. Sonntag, 23. August. Es war eine fürchterliche Nacht. Wo sind wir? Wohin hat uns die unberechenbare Fahrt verschlagen? Der Sturm will sich nicht legen! Der Mast wird brechen! Unsere Ohren sind wund. Unmöglich ist's, ein Wort miteinander zu reden. Unaufhörliche Blitze. Ich sehe rückwärts gehende Zickzackstrahlen, die, von oben geschleudert, wieder rückwärts wieder das Granitgewölbe schlagen. Wenn es zusammenbräche... Wohin treiben wir? Montag, 24. August. Wir sind von Strapazen erschöpft. Hans wie gewöhnlich. Das Floß läuft unverändert südöstlich. Zum Mittag verdoppelt sich die Gewalt des Sturmes. Man ist genötigt, alle Gegenstände der Ladung festzubinden. Festhalten! Wir müssen uns jetzt auch anbinden! Wir sind verloren, wenn es so weitergeht! Weg mit unserem Segel! Gut! In Ordnung! Doch bevor ich mich daran machen kann, fällt eine feurige Kugel auf das Floß. Mast und Segel sind augenblicklich entfernt und flattern hoch in den Lüften wie ein urweltlicher Vogel. Die Kugel, halb weiß, halb lazurblau, von der Größe einer 6-zölligen Bombe, rollt langsam hierhin und dorthin, springt auf den Lebensmittelsack, gleitet langsam wieder herunter, hüpft, streift an die Pulverkiste. Wir werden alle in die Luft gesprengt! Doch die schreckliche Kugel entfernt sich. Donner, gib mir den Arm! Nähert sich Hans, der sie fest anstarrt. Meinem Onkel, der, um auszuweichen, auf die Knie fällt. Onkel. Mir, der totenblass zurückschaudert vor dem Glanz und der Hitze. Sie kreiselt neben meinem Fuß, den ich zurückziehen will, was aber nicht möglich ist. Ein Geruch von Salpetergas füllt die Luft, dringt in die Kehle, die Lungen zum Ersticken. Hand! Ich kann meinen Fuß nicht zurückziehen! Die elektrische Kugel hat alles Eisen an Bord magnetisiert! Tatsächlich. Instrumente, Geräte, Waffen geraten in Bewegung und stoßen mit hellem Klang aneinander. Die Nägel an deinen Schuhen hängen fest an einer Eisenplatte, die im Holz eingelassen ist. Darum kannst du deinen Fuß nicht hochheben. Du musst den Fuß seitlich von der Platte wegziehen. Ich schaffe es nicht. Vielleicht wird mir die Kugel den Fuß versengen. Gib mir deine Hand. Hallo, streng dich an. Ich schaffe es nicht. Ehe sie aber meinen Fuß ganz erreicht, zerspringt die Kugel mit hellem Lichtglanz. Wir sind mit Flammenströmen übergossen. Darauf erlischt alles. Ich hatte eben nur Zeit, meinen Onkel auf dem Floß hingestreckt zu sehen und Hans getreulich an seinem Steuer feuerspeiend, da er von Elektrizität durchdrungen ist. Ist das schon die Hölle? Wohin fahren wir nur? Wohin? Dienstag, 25. August. Ich erwache aus langer Ohnmacht. Das Gewitter dauert fort. Die Blitze zischen entfesselt wie eine Brutschlange. Offenbar bricht sich das Meer an Felsen! Felsen! Land! Wie recht Hans doch hatte. Ich fühlte, dass ich in die Wogen stürzte, dass ich aber dem Tod entrann, dass nicht mein Körper an den spitzen Felsen zerrissen ward, verdanke ich dem starken Arm unseres Hans. Mein Onkel schaffte es wohl aus eigener Kraft, doch nahm ich alles nur halb wahr. Erschöpft vom Wachen durch drei Nächte, sank ich bald in einen schmerzvollen Schlaf. Mittwoch, 26. August. Prachtvolles Wetter. Himmel und Meer haben sich friedlich geeinigt. Jede Spur von Gewitter ist verschwunden. Was für ein herrlicher Morgen. Der Professor ist schon fürchterlich munter. Nun, lieber Junge, hast du gut geschlafen? Hätte man nicht denken sollen, wir befänden uns in dem Hause der Königstraße. Ich käme da ruhig zum Frühstück herab. Meine Hochzeit mit Gretchen solle heute gefeiert werden. Nun, du hast wohl nicht Lust zu antworten, ob du gut geschlafen hast. Sehr gut. Ich bin noch ganz erschlagen, aber das tut nichts. Gar nichts. Ein wenig Ermüdung, das ist alles. Aber Sie scheinen recht lustig diesen Morgen, lieber Onkel. Voll Freude, mein Junge. Entzückt. Wir sind angelangt. Am Ziel unserer Reise? Nein, aber am Ende dieses Meeres, das kein Ende nehmen wollte. Jetzt werden wir wieder den Landweg einschlagen, dass wir wirklich ins Innere der Erde dringen. Aber Onkel, ist nicht unsere ganze Ausrüstung verloren? Nein. Hans ist ein tüchtiger Bursche. Der hat gewiss den größten Teil der Ladung gerettet. Dieser Mensch, von übermenschlicher Hingebung beseelt, hatte, während wir schliefen, gearbeitet und mit Lebensgefahr die wertvollsten Gegenstände gerettet. Jetzt wollen wir erst einmal frühstücken. Ich begleitete meinen Onkel auf ein hohes Kapp und wir nahmen eine treffliche Mahlzeit ein, die aus getrocknetem Fleisch, Zwieback und Tee bestand. Und ich muss gestehen, die beste war, welche ich je in meinem Leben genossen habe. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung davon, wo wir uns eben befinden? Genau zu berechnen, ja, das ist wohl nicht möglich, weil ich während der drei Gewittertage nicht imstande war, die Schnelligkeit und die Richtung unseres Fahrzeugs zu notieren. Doch können wir durch Schätzung unsere Lage aufnehmen. Allein, ob wir nun unter dem Mittelländischen Meer sind als unter der Türkei oder dem Atlantischen, darüber lässt sich nur dann eine Behauptung aussprechen, wenn wir von unserer Richtung nicht abgekommen sind. Nein, der Wind schien sich gleich zu bleiben. Ich denke also, dieses Uferland muss südöstlich von Gretchenhafen liegen. Gut, es ist leicht, sich durch den Kompass davon zu überzeugen. So wollen wir ihn befragen. Mein Onkel schaute. Aber? Dann rieb er sich die Augen und schaute von neuem. Endlich wendete er sich voll Erstaunen nach mir hin. Was ist vor? Er deutete mir an, das Instrument selbst zu untersuchen. Was? Die Nadel zeigt nach Norden, wo wir Süden vermuten. Sie dreht sich nach dem Ufer zu, anstatt aufs volle Meer hinzuweisen. Ich schüttelte den Kompass, untersuchte ihn. Er war in vollkommenem Zustand. in welche Lage man die Nadel bringen mochte, sie nahm hartnäckig die unerwartete Richtung. Also es ist kein Zweifel mehr. Während des Sturms ist der Wind umgeschlagen, was wir nicht bemerkt haben, und hat das Floß nach dem Ufer zurückgeführt, welches wir hinter uns zu lassen meinten. Ach, was für eine Streich hat mir das Verhängnis gespielt. Die Elemente verschwören sich wider mich. Luft, das Feuer und Wasser vereinigen ihre Kräfte, meine Fahrt zu hindern. Nein, gut, man soll erfahren, was meine Willenskraft vermag. Auf dem Felsen stehend, gereizt, drohend, schien Otto Liedenbrock gleich dem wilden Ajaxer die Götter herauszufordern. Hören Sie mich an. Jeder Ehrgeiz hat den Nieten seine Grenzen. Es wäre Narrheit, zum zweiten Mal diese unmögliche Überfahrt zu versuchen. Zum Fluss! Dies war seine Antwort. Hans war eben mit der Ausbesserung des Floßes fertig geworden. Man hätte meinen können, der seltsame Mensch habe eine Ahnung von den Projekten meines Onkels. Meister! Ich habe mit einigen Stücken Surtabrandur das Fahrzeug wieder festgemacht. Das Segel war schon wieder aufgesteckt und der Wind spielte in seinen wallenden Falten. Das Gepäck war im Nu an Bord gebracht und alles zur Abfahrt fertig. Ich war also gerade im Begriff, meinen gewohnten Platz auf dem Floß einzunehmen, als mein Onkel mich mit der Hand anhielt. Wir fahren doch erst morgen ab. Was? Wir dürfen nichts versäumen. Und weil das Verhängnis mich hierhin getrieben hat, so will ich diese Umgegend erst untersuchen, ehe ich sie verlasse. Aber wir sind doch an die Küste gespült worden, welche wir vor Wochenfrist gerade verlassen haben. Falsch. Wir sind zwar an die Nordküste zurückgekommen, aber nicht an die nämliche Stelle. Gretchenhafen müsste westlicher liegen. Gut. Also wollen wir auf Entdeckungen ausgehen. Wir waren eine Meile weit längs dem Ufer des Meeres Liedenbrock gegangen, als der Boden plötzlich ein anderes Aussehen hatte. Mit einem Mal lag ein Feld oder vielmehr eine Ebene mit Gebeinen vor unseren Augen. Unfassbar. Man könnte es eine ungeheure Totenstätte nennen, wo die Generationen von 20 Jahrhunderten ihren ewig dauernden Staub vermischen. Unsere Füße zertraten geräuschvoll die Reste dieser vorhistorischen Tiere und diese Fossilien, deren seltene Trümmer die Museen der großen Städte sich streitig machen. Vor unseren Augen breitete sich eine unschätzbare Sammlung von Leptotherium, Mericotherium, Mastodon, Megatherium, Lophodion und wie alle die urweltlichen Ungeheuer heißen, aufgehäuft nur zu unserem persönlichen Vergnügen. Axel, ein Menschenkopf. Ein Menschenkopf? Mein Onkel. Und da vorn, sieh, ein völlig kenntlicher Menschenkörper. In der Tat. Wir hoben den Körper auf, betasteten seinen Rumpf. Er blickte uns aus seinen Augenhöhlen an. Nach einer kleinen Pause machte sich der Professor in dem Onkel geltend. Er vergaß die Umstände, worin wir uns befanden, glaubte ohne Zweifel vor seinen Zuhörern am Joanneum zu stehen. Meine Herren, ich habe die Ehre, Ihnen einen Menschen aus der quaternären Epoche vorzustellen. Ich weiß nun wohl, dass die Wissenschaft bei Entdeckungen dieser Art vorsichtig sein muss. Ich weiß wohl, was die Barnum und andere Scharlatane mit fossilen Menschen für ein Unwesen getrieben haben. Ich kenne alle Geschichten der Art. Weiß auch, dass Cuvier und Blumenbach solche Gebeine für bloße Mammutknochen erklärt haben. Aber hier ist kein Zweifel statthaft. Der Kadaver ist da. Sie können ihn sehen, berühren. Es ist ein unversehrter Körper, ein Skelett. Sie sehen, er ist nicht völlig 6 Fuß groß, gehört unstreitig der kaukasischen Rasse an. Ja, ich wage zu behaupten, er gehört zur japhelischen Familie, welche von Indien bis zu den Grenzen Westeuropas verbreitet ist. Ja, es ist ein fossiler Mensch, ein Zeitgenosse des Mastodon. Doch der fossile Körper war nicht der einzige auf dem großen Gebeinfeld. Bei jedem Schritt stießen wir noch auf andere, sodass mein Onkel die Wahl hatte, um für die Überzeugung der Ungläubigen ein Musterstück zu haben. Eine wichtige Frage drängt sich nun auf, Axel. Sind diese Geschöpfe zu einer Zeit, als sie schon vermodert waren, durch eine gewaltsame Erschütterung des Bodens ans Ufer des Meeres Liedenbrock hinabgerutscht? Oder haben sie in dieser unterirdischen Welt, unter diesem künstlichen Himmel gelebt, wurden geboren und starben, gleich unseren Erdbewohnern? Bis jetzt haben wir nur Seeungeheuer und Fische lebendig angetroffen. Sollte wohl auch ein Mensch an diesem öden Gestade der Unterwelt vorhanden sein? Eine halbe Stunde lang durchwanderten wir dieses Lager von Gebeinen. Dann kamen wir an den Rand eines ungeheuren Waldes. Es waren aber nicht Champignons wie bei Gretchenhafen. Es zeigte sich die tertiäre Vegetation in voller Pracht. Große Palmbäume, jetzt verschwundene Fichtenarten, Eiben, Zypressen, Thujas waren netzartig mit Lianen durchflochten. Alles verschwommen, in einförmiger Färbung, bräunlich, wie verblichen. Die Blätter ohne Grün und selbst die Blumen farb- und geruchlos sehen aus wie von Papier gemacht, das durch Einwirken der Luft seine Farbe verloren hat. Mein Onkel Liedenbrock wagte sich in dieses riesige Gehölz. Ich folgte ihm, nicht ohne Angst. Vor unseren Augen sahen wir nun ungeheure Gestalten unter den Bäumen sich bewegen. Eine Herde Mastodone. Nicht fossil, nein, leibhaftige. Diesen wilden Bewohnern waren wir also, einsam, mitten im Schoß der Erde, preisgegeben. Ich wich zurück. Auf, vorwärts! Vorwärts! Er zog mich beim Arm. Nein! Nein! Wir sind waffenlos! Was sollen wir inmitten dieser Herde von Riesentieren abfangen? Kommen Sie, Onkel, kommen Sie! Kein menschliches Geschöpf kann ungestraft den Zaun dieser Ungeheuer herausfordern. Kein menschliches Geschöpf. Du irrst, Axel. Schau. Schau nur. Dort hinten. Es dünkt mir. Da sehe ich ein lebendes Wesen. Ein unsersgleichen, einen Mann. Wirklich? Nicht eine Viertelmeile weit, an den Stamm eines enormen Kaures gelehnt, stand ein menschliches Wesen. Ein Proteus dieser unterirdischen Gegenden. Ein neuer Sohn des Neptun, welcher diese zahllose Herde von Mastodonen hütet. Es war kein Fossil, wie jener Kadaver im Gebeinfeld, sondern ein Riese, der diesen Ungeheuern zu gebieten verstand. Seine Größe schätze ich auf über 12 Fuß. Sein Kopf ist so groß wie der eines Büffels und verschwindet ganz im Gebüsch seines wilden Haupthaars. Und schau dir diesen ungeheuren Baumzweig an, den er da mit leichter Hand schwingt. Wahrlich ein würdiger Hirtenstab für diesen Schäfer der Urzeit. Kommen Sie, kommen Sie! Wir müssen entfliehen, bevor er uns mit seiner Keule erschlägt. Ich zog meinen Onkel mit mir, welcher zum ersten Male mir nachgab. Nach einer Viertelstunde befanden wir uns außer dem Gesichtskreis dieses fürchterlichen Feindes. Inzwischen hatten wir den klaren und hellen Wald verlassen, stumm vor Erstaunen, gedrückt vor Bestürzung. Wir liefen wider Willen. Wenn wir uns längs dem Ufer halten, müssen wir nach Gretchenhafen gelangen. Unser Instinkt leitete uns dem Meer Liedenbrock wieder zu. In diesem Falle ist's unnütz, diese Untersuchung fortzusetzen. Und das Beste wäre, nach unserem Floß zurückzukehren. Gut. Doch halt. Was glänzt da im Sande? Was ist denn dies? Und ich zeigte meinem Onkel einen verrosteten Dolch, den ich eben aufgehoben hatte. Ah, hattest du diese Waffe mitgenommen? Ich? Keineswegs. Aber Sie? Nein, soviel ich wüsste. Ich habe diesen Gegenstand nie im Besitz gehabt. Lass ihn mich genau besehen. Dieser Dolch ist eine Waffe aus dem 16. Jahrhundert. Ein wirklicher Dolch, wie die Edelleute ihn am Gürtel trugen, um den Gnadenstoß zu geben. Er ist spanischen Ursprungs. Diese Klinge liegt hier auf dem Sande seit 100, 200, 300 Jahren und ist an den Felsen dieses unterirdischen Meeres schartig geworden. Aber sie ist nicht allein gekommen. Es ist jemand vor uns hier gewesen. Ja, ein Mann. Und dieser Mann? Dieser Mann hat mit diesem Dolch seinen Namen eingegraben. Dieser Mann hat noch einmal eigenhändig den Weg nach dem Mittelpunkt zeigen wollen. Suchen wir nun. Und mit erstaunlichem Eifer gingen wir längs der hohen Felswand und forschten nach den geringsten Spalten, die zur Galerie werden konnten. So gelangten wir zu einer Stelle, wo das Gestade enger wurde. Das Meer drang fast bis an den Fuß der Vorberge und ließ nur eine oder zwei Klafter als Weg frei. Zwischen zwei Felsenvorsprüngen gewahrte man den Eingang zu einem dunklen Tunnel. Hier zeigten sich auf einer Granitfläche zwei geheimnisvolle, halb verwitterte Buchstaben. A. S. Arne Sagnussem. Arne Sagnussem. Vorwärts. Vorwärts. Holen wir Hans. Dann wollen wir endlich fertig bringen, was wir so mutig begonnen haben. Sobald wir unser Lager erreicht hatten, bestiegen wir das Floß, spannten das Segel wieder auf und Hans steuerte längs der Küste nach dem Eingang von Sagnussems Galerie. Der Wind war uns nicht günstig. Wir mussten daher an manchen Stellen unsere Stöcke zur Hilfe nehmen, um vorwärts zu kommen. Oft waren wir durch Felsen, die bis an die Oberfläche des Wassers strichen, genötigt, einen weiten Umweg zu nehmen. Endlich, nach 3 Stunden, kamen wir an einen günstigen Landungsplatz. Ich sprang unverzüglich ans Land. Wir wollen uns doch sofort auf den Weg machen. Ja, lieber Junge. Aber zuvor müssen wir diese neue Galerie untersuchen, um zu wissen, ob wir unsere Leitern dazu bereit machen müssen. Mein Onkel setzte seinen ruhmkorff'schen Apparat in Tätigkeit. Das Floß wurde angebunden und wir begaben uns, ich voran, unverzüglich in die Galerie. Die fast kreisrunde Öffnung hatte etwa 5 Fuß Durchmesser. Der dunkle Tunnel war in lebendig Gestein gebrochen und durch ausgeworfene Gegenstände, welche durch denselben ihren Weg gefunden, geglättet. Unten reichte sie an den Boden, sodass man ohne Schwierigkeit hinein konnte. Wir gingen erst ganz horizontal, als uns nach 6 Schritten der Weg versperrt war. Ein verdammter Felsblock! Wir mochten suchen, wie wir wollten. Rechts und links, oben und unten. Es fand sich kein Zugang, keine Spaltung. Irgendeine Lücke. Wir müssen wohl darauf verzichten, hier weiterzukommen. Aber wie ging's denn Sagnussem? Ja, ist er durch diesen Felsen gehemmt gewesen? Nein, nein! Dieses Felsstück hat, sei es infolge eines Erdbebens oder einer magnetischen Einwirkung, den Gang plötzlich versperrt. Dieses Hindernis, welches Sagnussem nicht vorfand, ist später dahin gekommen. Wir müssen es beseitigen, sonst verdienen wir nicht unser Ziel, den Mittelpunkt zu erreichen. Des Professors Seele war ganz in mich eingedrungen. Der Entdeckungstrieb beseelte mich. Ich vergaß darüber die Vergangenheit, verachtete die Zukunft. Es existierte für mich nichts mehr auf der Erdoberfläche. Städte und Land, Hamburg und die Königstraße zogen mich nicht mehr an und mein armes Gretchen musste glauben, ich sei im Schoße der Erde für immer vergraben. Nun, Hans soll mit Spitzhauer und Steinbrecher uns Bahn machen. Notmesser, ich hole mal einen Hauer. Der Felsen ist zu hart dafür und zu dick. Aber wir haben ja Pulver. Machen wir eine Mine und zersprengen den Fels. Ja, Pulver. Es handelt sich nur darum, ein Loch in den Fels zu hauen. Hans! Hans Berg! Sprenge den Fels! Jawohl, Meister! Der Isländer holte alsbald von dem Floß eine Spitzhaue, womit er das Loch für die Mine aushauen konnte. Es war das keine geringe Arbeit. Es handelte sich um eine Öffnung, die 50 Pfund Schießbaumwolle fassen konnte, deren Treibkraft 4-mal so stark ist als die des Kanonenpulvers. Während Hans die Arbeit verrichtete, war ich meinem Onkel behilflich, eine lange Lunte zu fertigen. Wir werden durchdringen. Ja, durchdringen. Zu Mitternacht war unsere Minenarbeit fertig, die Ladung mit Baumwolle in die Höhlung gebracht und die durch die Galerie laufende Lunte endigte aus. Bitte lasst mir die Ehre, die Mine anzuzünden. Wie du bist. Aber du eilst danach unverzüglich zu uns zurück. Ja. Nimm die Laterne zum Anzünden mit. Ja, seien Sie ruhig. Ich werde mich unterwegs nicht aufhalten. Alsbald ging ich zur Mündung der Galerie, öffnete die Laterne und fasste das Ende der Lunte. Der Professor hielt seinen Chronometer in der Hand. Fertig? Fertig! Nun denn! Feuer, mein Junge! Rasch zündete ich die Lunte und eilte in vollem Lauf zum Ufer. Einsteigen und abfahren! Sie erwarteten mich auf dem Floß. Hans stieß uns mit einem kräftigen Druck vom Ufer ab. Das Floß kam bald in einer Entfernung von 20 Klaftern. Der Professor begleitete mit dem Auge den Zeiger des Chronometers. Noch 5, noch 4, noch 3. Mein Puls schlug die halben Sekunden. Noch 2, noch 1. Stürze zusammen, Granitbaum. Das Donnergetöse vernahm ich kaum, aber die Form der Felsen sah ich plötzlich vor meinen Augen sich ändern. Sie gingen wie ein Vorhang auseinander. Vor uns klaffte nun eine unergründliche Schlucht. Das Meer, im Wirbel gedreht, türmte sich auf zu einer ungeheuren Woge, auf deren Rücken das Floß senkrecht sich erhob. Das in einen reißenden Strom umgewandelte Meer riss uns nun in den Schlund. Festhalten! Ja! Ich... Festhalten! Ja! Halt mich fest! Wir fielen so schnell, dass wir der Luftströmung den Rücken zukehren mussten, um nur atmen zu können. Dann plötzlich spürten wir einen Stoß. Das Floß war nicht wieder einen harten Körper gestoßen, sondern hielt in seinem Abfall auf einmal inne. Und ein Wasserwirbel, eine ungeheure Säule, stürzte über seine Oberfläche. Die Überflutung dauerte zu unserem Glück nicht lange. In einigen Sekunden fühlte ich mich in freier Luft und konnte wieder ungehindert atmen. Mein Onkel und Hans hielten mir den Arm fest und das Floß trug uns noch alle drei. Das Erste, was nach diesem letzten Stoß mir auffiel, war, dass es Stille ward in der Galerie nach dem Tosen und Brausen, welches bisher unsere Ohren erfüllt hatte. Nun geht's aufwärts! Was meinen Sie damit? Ja, aufwärts! Wir fahren zum Berg! Licht! Ich brauche Licht! Sofort, Mester! Hans illuminierte einen Rumkorff'schen Apparat. Ja, das dachte ich mir wohl. Wir befinden uns in einem engen Schacht. Wenn das Wasser auf dem Grund ankommt, trachtet es sein Niveau zu gewinnen und hebt uns mit sich empor! Wohin? Ich weiß nicht, aber man muss sich auf alles gefasst halten. Wenn dieser Schacht nur offen ist, aber wenn er geschlossen ist, dann werden wir zerdrückt werden. Axel, die Lage ist allerdings fast zum Verzweifeln. Aber es ist doch einige Aussicht auf Rettung da. Und dies fasse ich jetzt ins Auge. Glauben Sie immer noch an eine Möglichkeit der Rettung, Professor? Ja, gewiss, ja. Und ich lasse nicht gelten, dass ein mit Willen begabtes Geschöpf, solange sein Herz schlägt, solange sein Fleisch zuckt, der Verzweiflung Raum gebe. Stattdessen begann er nun im Lichte des Apparats, achtsam die Natur der Erdarten zu untersuchen. Selbst unter Lebensgefahr blieb er ganz Professor. Ausgeworfener Granit! Wir befinden uns noch in der Urzeit, aber es geht aufwärts. Wer weiß? Wer weiß? Er hegte stets Hoffnung. Hier ist Gneis, hier Klimaschiefer. Gut! Bald wird das Erdreich aus der Übergangsepoche kommen und dann... Indessen nahm die Wärme in steigendem Verhältnis zu. Und wir waren von Schweiß bedeckt inmitten glühender Atmosphäre. Hans, mein Onkel und ich, wir hatten allmählich unsere Westen und Gilets ablegen müssen. Die leichteste Kleidung verursachte Übelbefinden, wo nicht Schmerzen. Fahren wir denn auf einen weiß glühenden Herd zu? Nein! Das ist unmöglich. Unmöglich. Ich betastete die Wand. Ah! Diese Wand ist ja brennend heiß! In dem Augenblick geriet meine Hand ins Wasser. Das Wasser ist auch siedend! Onkel, lieber Onkel, hören Sie das? Wir sind verloren. Was für ein neuer Schrecken. Was hast du? Diese glühende Hitze, dieses siedende Wasser, diese sich verdichtenden Dünste, dies tiefe Grollen, lauter Anzeigen eines Erdbebens. Festhalten, junger Herr! Sehen Sie doch, wie jetzt diese Wände wanken, der Grundbau aus den Fugen geht! Ein Erdbeben? Ja! Lieber Junge, ich glaube, du irrst! Wie? Erkennen Sie diese Voranzeichen nicht? Eines Erdbebens? Nein! Ich bin auf Besseres gefasst! Was meinen Sie damit? Einen Ausbruch, Axel! Einen Ausbruch? Wir befinden uns im Schlund eines tätigen Vulkans? Ja! Das ist das Glücklichste, was uns treffen kann. Wie? Wir sind in einem Ausbruch begriffen? Wir werden hinausgestoßen, weggeworfen, ausgespien, in die Lüfte geschleudert, mit den Felsblöcken, dem Ascheregen, den Schlacken, in einem Flammenstrudel. Und dies ist das Glücklichste, was uns begegnen kann? Ja, denn es liegt darin, die einzige Aussicht, wieder auf die Oberfläche der Erde zu kommen. Achtung! Festhalten! Hier Hitze nahm unaufhörlich zu, anstatt bei Annäherung an die Erdoberfläche abzunehmen. Sehen Sie! Bald drangen gelbe Reflexe in die Galerie, welche nun weiter wurde. Sehen Sie, lieber Onkel! Nun, das sind Schwefelflammen. Das ist bei einem Ausbruch ganz natürlich. Aber wenn Sie uns umgeben... Sie werden uns nicht umgeben. Aber wenn Sie uns ersticken... Sie werden uns nicht ersticken. Und das Wasser? Das steigende Wasser? Es ist kein Wasser mehr, Axel, sondern eine Art Lavateig, der uns bis zur Mündung des Kraters emporschiebt. Die Temperatur war unerträglich und ein Thermometer würde über 70 Grad gezeigt haben. Nur das rasche Aufwärtsfahren bewahrte uns vor dem Ersticken. Junger Herr! Meister! Hier! Meine Hand! Plötzlich wurden wir von Neuem mit äußerster Schnelligkeit fortgestoßen. Wir mussten uns an die Balken festklammern, um nicht von dem Floß weggeschleudert zu werden. Ja! Gib mir deine Hand! Hier, Meister! Ja! Halt mich fest! Hans! Ja! Ich habe das unklare Bewusstsein von unaufhörlichem, donnerartigem Getöse, von der Erschütterung des Grundbaues, von einer kreiselartigen Bewegung, welche das Floß ergriff. Es schaukelte über Lavawogen inmitten eines Aschenregens, umgeben von schnaufenden Flammen. Ein Orkan, als käme er von einem ungeheuren Blasebalg, fachte die unterirdischen Feuer an. Ich hatte kein anderes Gefühl als das unselige Entsetzen der Unglücklichen, welche vor die Mündung einer Kanone gebunden sind, im Moment, wo der Schuss losgeht, um ihre Glieder in die Lüfte zu zerstreuen. Halt dich fest! Als ich wieder die Augen aufschlug, lag ich auf dem Abhang eines Berges, zwei Schritte von einem Schlund, in welchen die geringste Bewegung mich hinabgestürzt hätte. Zu meiner großen Erleichterung lagen mein Onkel und Hans in meiner unmittelbaren Nähe. Wo sind wir? In Island? Nein. Wie? Nein. Das ist niemals Island. Nach den unzähligen Überraschungen dieser Reise war uns eine erstaunliche noch vorbehalten. Ich war darauf gefasst, einen mit ewigem Schnee bedeckten Kegel zu sehen, mitten in den dürren Wüsteneien der nördlichen Gegenden. Und ganz dem entgegen lagen wir am Abhange eines Berges, der von den glühenden Strahlen einer versengenden Sonne ausgetrocknet war. Das sieht wirklich nicht aus wie Island. Das ist auf jeden Fall kein Vulkan des Nordens mit einer Schneekoppe. Sieh, Axel, sieh nur, dort unten. Der Fuß des Kraters verlor sich dort in einem wahren Garten grüner Bäume, unter denen ich Ölbäume, Feigen und mit roten Trauben reich beladene Reben unterschied. So sehen nordische Länder nicht aus. Wo sind wir? Wo sind wir? Wie auch dieser Berg heißen mag, es ist hier ein wenig heiß. Die Explosionen dauern ununterbrochen fort. Und es verlohnte wahrhaftig nicht der Mühe, einem Ausbruch glücklich entronnen zu sein, um einen Felsblock auf den Kopf zu bekommen. Wir wollen hinabsteigen. Da werden wir erfahren, woran wir sind. Übrigens habe ich Hunger und Durst zum Sterben. Der Abhang des Vulkans ist steil. Seid vorsichtig, Mester. Wir glitten in Schluchten voll Asche, indem wir den Lavaströmen auswichen, welche gleich feurigen Schlangen hinabflossen. Wir sind in Asien. An Indiens Küsten, auf den malaiischen Inseln, in Ozeanien. Wir sind durch die Hälfte des Erdballs gefahren, um bei den Antipoden Europas herauszukommen. Aber die Magnetnadel? Ja, die Magnetnadel. Sollten wir ihr glauben, so sind wir stets nordwärts gefahren. Also hat sie gelogen? Ah, gelogen. Sofern nicht hier der Nordpol liegt. Der Pol nicht. Aber indessen hatten wir die grüne Ebene erreicht und ein Knabe zeigte sich zwischen dem Olivengebüsch. Ah, ein Bewohner dieser glücklichen Landschaft. Den Jungen setzte unser Anblick in Schrecken. Du musst dich nicht vor uns fürchten, Kleiner. Und wirklich, halb bekleidet mit wilden Bärten, hatten wir wohl ein schlimmes Aussehen. Und wäre dies Land nicht eine Räuberheimat, so waren wir geeignet, seinen Bewohnern Schrecken einzujagen. Sag uns nur, wie heißt dieser Berg? Stromboli, siete terrate Stromboli, rare Kreatur, sagte der Hirtenknabe und lief querfeldein durch den Olivengarten davon. Wir befinden uns also im mittelländischen Meere. Auf der Insel, wo einst Aeolus die Winde und Stürme gefesselt hielt. Und diese blauen Berge im Osten sind die Berge Kalabriens. Und dieser am südlichen Horizont ragende Vulkan, der fürchterliche Ätna. Stromboli. Stromboli. Aber die Magnetnadel, die Norm zeigte. Wie ist dies zu erklären? Wahrhaftig. Man braucht gar nicht zu erklären, das ist leichter. Das wäre... Ein Professor am Johanneum sollte den Grund einer kosmischen Naturerscheinung nicht anzugeben wissen. Das wäre eine Schande. Ich holte den Kompass noch einmal hervor und betrachtete ihn eingehend. Teufel auch! Was gibt's? Dieser Kompass. Nun? Seine Nadel weist auf Süden und nicht auf Norden. Was sagst du? Sehen Sie, die Pole sind verkehrt. Verkehrt? Mein Onkel schaute, verglich, und welches Licht drang auf einmal in seinen und meinen Geist. Also, seit unserer Ankunft am Kap Saknussem zeigte die verdammte Nadel auf Süden, anstatt auf Norden. Offenbar. Dadurch erklärt sich unsere Irrfahrt. Aber welches Ereignis konnte die Umkehrung der Pole bewirken? Ein sehr einfaches. Sprich dich aus, lieber Junge. Während des Sturmes auf dem Meer Liedenbrock hat die Kugel, welche das Eisen des Floßes magnetisierte, unsere Nadel ganz einfach irre gemacht. So, da hat also die Elektrizität einen Streich gespielt. Die Fischer zu Stromboli nahmen uns mit allen Rücksichten auf, welche man Schiffbrüchigen zollt. Sie beschenkten uns mit Kleidung und Lebensmitteln. Freitags, 4. September, gingen wir auf dem Voltono, einem Postpaketboot der kaiserlichen Messagerie, unter Segel und landeten ohne weitere Sorge nach 3 Tagen zu Marseille. Am 9. September, abends, landeten wir zu Hamburg an. Gretchen fiel mir sofort um den Hals. Nun, da du ein Held bist, brauchst du mich nicht mehr zu verlassen, Axel. Zum Schluss darf ich beifügen, dass diese Reise nach dem Mittelpunkt der Erde ungeheures Aufsehen in der ganzen Welt erregte. Sie wurde gedruckt und in alle Sprachen übersetzt. Die gelesensten Journale eigneten sich ihre wichtigsten Kapitel an und sie wurden dann erläutert, erörtert, angegriffen, verteidigt, mit gleicher Überzeugung im Lager der Gläubigen und Ungläubigen. Von diesem Tag an war mein Onkel der glücklichste Gelehrte und ich der glücklichste Mensch, denn meine hübsche Vierländerin, die mündig geworden, nahm in dem Hause in der Königsstraße die doppelte Stellung an als Nichte und Ehefrau. Axel, mein Axel. Von nun an wirst du alle Abenteuer mit mir bestehen. Wollen sehen, ob dich auch dann der Mut nicht verlässt. Zum Mittelpunkt der Erde. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Jules Verne in der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. 2. Teil Wunderwelten. Es spielten Axel und Erzähler Florian Lukas, Professor Liedenbrock Wolf Dietrich Sprenger, Hans Bjarne Henriksen, Gretchen Anna-Maria Mühe und Hirtenknabe Manuel Ley. Dramaturgie Steffen Moratz. Komposition Henrik Albrecht. Ton Holger König, Jean Cimczak und Thorsten Weigelt. Technik Robert Baldowski. Regieassistenz Corinna Waldbauer und Matthias Seimer. Realisation Leonhard Koppelmann und Jean Cimczak. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2005.